die Johanniter von Friedrich von Schiller. Herrlich kleidet sie euch des Kreuzes furchtbare Rüstung, wenn ihr, Löwen der Schlacht, Akon und Rhodos beschützt, durch die syrische Wüste den bangen Pilgrim geleitet und mit der Cherubim-Schwert steht vor dem heiligen Grab. Aber ein schönerer Schmuck umgibt euch die Schürze des Wärters, wenn ihr, Löwen der Schlacht, Söhne des edelsten Stamms, dient an des kranken Bett, dem lechzenden Labung bereitet und die niedrige Pflicht christlicher Milde vollbringt. Religion des Kreuzes, nur du verknüpftest in einem Kranze der Demut und Kraft doppelte Palme zugleich.